Dies sind unsere Schlagzeilen. Stolpergefahr in Nienburg, ASB räumt Flüchtlingsunterkunft und HSG Nienburg startet ins neue Jahr. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Abschnitte der Langen Straße sind aufgrund von angehobenen Gehwegplatten gesperrt. Das Wasser im Boden hat sich ausgedehnt und somit die Platten nach oben gedrückt. Sobald der Frost aus dem Boden ist, wird der Bauhof die Bereiche kontrollieren und lose Platten wieder befestigen. Je nach Wetterbedingungen werden diese Absperrungen bleiben oder aufgehoben. Der Arbeiter-Samariter-Bund schließt die Flüchtlingsunterkunft im Offizierscasino in Nienburgs Ortsteil Langdamm. In der Unterkunft befinden sich aktuell noch 18 Flüchtlinge. Diese sollen bis zum 31. Januar dezentral untergebracht werden, berichtet ASB-Sprecherin Anke Diekmann. Die Entscheidung ist an sich eine Entscheidung natürlich des Innenministeriums und dadurch, dass eben der Aufnahmedruck der Flüchtlinge ja jetzt etwas zurückgegangen ist, ist man also dazu übergegangen, auch mal zu gucken, dass man eben kleinere Einrichtungen wie unsere, wir haben ja nur eine Maximalkapazität von 70 Flüchtlingen, die wir aufnehmen können und zurzeit auch nur 18 in der Unterkunft noch, dass man eben guckt, dass man das zusammenzieht beziehungsweise guckt, wo Flüchtlinge jetzt umverteilt werden können in privaten Wohnraum und dann eben diese Einrichtungen aufzugeben. Auf dem Parkplatz des E-Neukaufs in der Herrlichkeit in Wietzen wurde am vergangenen Samstag zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr ein roter VW Polo angefahren. Dabei wurde die vordere rechte Stoßstange beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Die Polizei Magglohe hofft auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg startet am Samstag in das neue Jahr. In der Oberliga stehen die Nienburger Handballer aktuell auf dem 5. Tabellenplatz. Mit dem Nordheimer HC kommt der Tabellenzweite und somit ein starker Gegner in die heimische Mehrbachhalle. Trainer Dirk Pauling baut auf eine gute Defensive. Auf jeden Fall brauchen wir so eine Abwehr wie in Schaumburg in der zweiten Halbzeit, wo wir mit hoher Beinarbeit, mit viel Fleiß den Gegner unter Druck gesetzt haben. Und die spielen mehrere Abwehrvarianten. Die spielen eine offensive Deckung mit 6-0-Deckung, Manndeckung. Das wird also immer wieder, werden wir da vor neuen Aufgaben gestellt und das müssen wir möglichst gut lösen und dann werden wir auch im Angriff gute Situationen haben, um Tore zu erzielen. Beginn der Begegnung ist Samstagabend um 19 Uhr in der Nienburger Mehrbachhalle. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.